بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في بيجن مثل نام الله الله زيجن بمهاتشكاد من بروفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي مش فيستا هويت بإذن الله عز وجل machen wir mit dem 49. Unterricht über Bujur weiter und wir haben uns zuletzt immer noch mit dem Thema Al-Ghasb beschäftigt. Und heute werden wir bei den Allah subhanahu wa ta'ala weitermachen mit der Frage, ab wann der Ghasib entlastet ist. Und der Ghasib muss natürlich den Maghsub zurückgeben. Und das ist auch der erste Fall. Er gibt den Maghsub dem Eigentümer zurück. Und dazu eine Entschädigungszahlung, falls es eine gibt. Wenn er das gemacht hat, dann ist er praktisch aus dem Schneider. Wenn er dem Eigentümer dieses übergibt und ihm zu verstehen gibt, dass es das Objekt war, das er von ihm zu Unrecht, ihm unrechtmäßig entrissen hatte. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Eigentümer verzeiht, dann ist der Ghasib ebenfalls entlastet. Und es kann natürlich sein, dass der Eigentümer mittlerweile verstorben ist. Und das ist natürlich ein Problem, denn diese Rechenschaft, die ist noch, diese Rechnung ist noch offen zwischen dem Ghasib und dem Eigentümer. Und die Frage ist, wie geht es dann weiter, weil der Verstorbene ja nicht mehr verzeihen kann. Hier sagen die Gelehrten, dass die Hinterbliebenen verzeihen können, weil es ja zu ihrem Eigentum wird. Allerdings sagen sie, dass das erst nach dem Tod möglich ist. Das heißt also, in der Zwischenzeit, in der Raspzeit bis zum Tod des Eigentümers, haben wir keine Vergebung. Das ist eine Angelegenheit, die dann der Ghasib mit dem Eigentümer am Tag der Auferstehung klären muss. Aber für dieses Leben, ab dem Zeitpunkt des Todes, wenn das Eigentum übergeht an die Erben, haben sie praktisch die Möglichkeit zu verzeihen, wenn sie verzeihen möchten. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Deswegen sollte ein Ghasib sein Bestmögliches tun, um dem anderen sein Recht zurückzugeben. Zum Beispiel dadurch, dass er in der Höhe des Maghsub spendet im Namen des Verstorbenen, also des Eigentümers. Allahu a'lam. Die zweite Möglichkeit oder die nächste Thematik ist, und der nächste Fall ist, der erste Fall war ja, dass der Ghasib das Maghsub zurückgegeben hat und der Eigentümer auch davon Bescheid wusste. Und die Frage ist jetzt, wenn der Eigentümer das Maghsub ohne Kenntnis des Eigentümers zurückgegeben hat? Beispiel hierfür, ein Ghasib hat etwas zu essen genommen, zu Unrecht, und lädt später den Eigentümer ein und nachdem er gegessen hat, teilt er mit und sagt ihm, das war dein Essen gewesen, das ich von dir genommen hatte. Das geht nicht, denn der Eigentümer hat davon gegessen und dachte, dies sei das Eigentum des Ghasib. Und hier sehen wir auch natürlich, dass dem Eigentümer ja auch hier sein Recht genommen worden ist, seine Verfügungsgewalt, weil vielleicht wollte er gar nicht dieses Essen, was sein Eigentum ist, verzehren. Vielleicht wollte er es spenden, vielleicht wollte er es jemandem anderes geben und so weiter und so fort. Ähnlich ist es, wenn der Ghasib das Maghsub dem Eigentümer als Pfand gibt. Beispiel, ein Ghasib, möchte von diesem Eigentümer etwas kaufen, in Raten abzahlen. Der Verkäufer sagt, gib mir ein Pfand. Und dann gibt er ihm ein Pfand. und dann nimmt, dann gibt er ihm dieses Pfand und der Eigentümer weiß nicht, dass es eigentlich sein eigenes ist. Ja, und auch hier wird der Rasib nicht entlastet. Erst wenn der Eigentümer Bescheid weiß, wird er dadurch entlastet. Und das bedeutet, wie gesagt, entlastet oder nicht entlastet bedeutet eben, wer Dhamen ist in dieser Zeit. Dasselbe gilt auch, wenn man es als Amana, als anvertrautes Gut dem Eigentümer zurückgibt. Ja. Einen anderen Fall haben wir, wenn es sich um einen Ijara-Vertrag handelt, das heißt das Auto verliehen, aber Entschuldigung, nicht Ijara-Vertrag, sondern Iara-Vertrag handelt, das heißt, wenn es hier um Verleihen geht. Denn wenn der Rasib das Makhsub verleiht, dann ist er der Verleiher und der Eigentümer ist der Leiher und ein Leiher ist selbst Dhamen. Und er ist gleichzeitig der Eigentümer, also passt das ganz gut. Insofern ist in diesem Fall geht der Dhaman über vom Rasib zum Eigentümer. So, die vorausgegangenen Fälle waren alle für den Fall, dass das Makhsub noch vorhanden ist. Mit einer etwaigen Wertminderung. Allerdings gibt es ja auch den Fall, dass der Makhsub nicht mehr vorhanden ist. Und wenn der Makhsub nicht mehr vorhanden ist, weil das Auto zum Beispiel zerstört worden ist oder das Essen gegessen worden ist oder das Pferd verschollen ist, dann sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht, wie man damit grundsätzlich umzugehen hat. Manche von ihnen sagen, man hat grundsätzlich in diesem Fall den Wert des Objektes an den Eigentümer auszuzahlen. Wenn also das Auto noch 1000 Euro Wert hatte, dann muss er ihm 1000 Euro aushändigen. Andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass man grundsätzlich ein gleiches Objekt wie das Makhsub zurückzugeben hat. Sie sagen, im ersten Schritt schauen wir, ist es möglich, dass der Rasib ein gleichwertiges Objekt, ein gleiches und gleichwertiges Objekt besorgt und dem Eigentümer zurückgibt, dann muss er dies tun. Hat er zum Beispiel eine Tonne Reis von jemandem entwendet, dann muss er wieder eine Tonne Reis gleicher Art zurückgeben. Die Gelehrten dieser Ansicht berufen sich auf die folgende Überlieferung. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal bei seiner Frau war, der schickte, und hier ist gemeint mit seiner Frau Aisha radiallahu anha, der schickte eine Mutter der Gläubigen, nämlich Safiya radiallahu anha, ihren Diener mit Essen in einer Schüssel. Da schlug sie sie mit ihrer Hand. Das heißt also, Aisha zerschlug oder zerstörte die Schüssel von Safiya. Da schlug sie sie mit ihrer Hand, worauf die Schüssel zerbrach. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm dann beide zerbrochenen Teile und fügte das eine Stück zum anderen hinzu und sammelte das Essen darin wieder zusammen, während er sprach: Eure Mutter ist halt eifersüchtig geworden. Esst nun. Da aßen sie, bis man eine Schüssel von derjenigen Frau brachte. Das entscheidende Punkt. Da aßen sie, bis man eine Schüssel von derjenigen Frau brachte, in dessen Haus er war. Also von Aisha. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also sagte, esst nun, erhielt sowohl den Diener als auch die Schüssel zurück, bis sie fertig waren. Dann gab er ihr, Entschuldigung, dann gab er die unversehrte Schüssel dem Diener und behielt die kaputte in seinem Haus. Also hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine gleichwertige Schüssel zurückgegeben und hat nicht zur Entschädigungszahlung aufgefordert. Und der Prophet a.s. sagte: Ina'un ka'ina' wa ta'amun ka'ta'am. Gib eine gleiche Schüssel und ein gleiches Essen zurück. Ja. Oder eine Schüssel wie diese Schüssel, eine Schüssel wie jene Schüssel und eine Nahrung wie jene Nahrung. So könnte man das auch übersetzen. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier so gehandelt, und nicht zur Entschädigungszahlung aufgefordert. Und das ist der entscheidende Punkt diesem Hadith. Und aufgrund dieser Überlieferung und auch aufgrund des folgenden Verses 1626, und wenn ihr bestraft, so bestraft im gleichen Maß, wie ihr bestraft wurdet, sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass man eben ein gleichwertiges Objekt zurückgeben muss. Und das ist auch die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Die anderen Gelehrten berufen sich auf die folgende Überlieferung. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhumma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Man a'taqa shirkan lahu fi mamluk, uqima alayhi qimatul adl. Fa'a'ta shurakaahu hisasahum, wa'u'tiqa alayhi al-abd. Wa illa faqad a'taqa minhu ma a'taq. Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand seinen Anteil an einem Sklaven freilässt, also es geht jetzt darum, früher gab es Sklaverei und dann gab es, konnte es sein, dass ein Sklave einem Eigentümer gehört, aber es konnte auch sein, dass ein Sklave mehreren Eigentümern gehört. Und jetzt ist die Frage: Was passiert denn, also wenn ein Sklave einem Eigentümer, wenn er ihn freilässt, ist er ein freier Mensch und sagt, sei erledigt. Aber was ist, wenn ein Sklave drei Personen zum Beispiel gehört, oder zwei oder vier, und nur einer dieser Eigentümer, dieser Teilhaber, lässt diesen Sklaven frei? Er kann ja nur den Teil freilassen, den er besitzt. Einen anderen Teil gehört ihm ja gar nicht, ja. Und deswegen sagt der Prophet, wenn jemand seinen Anteil an einem Sklaven freilässt, wird der Sklave genauso wie ein Redlicher geschätzt. Das heißt, man schätzt seinen Wert und danach gibt man jedem Teilhaber seinen entsprechenden Anteil und der Sklave ist frei. Also, und dann sagt der Salat weiter, ansonsten ist nur derjenige Teil von ihm frei, der auch erlöst worden ist. Also entnehmen wir aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er hat seinen Anteil freigelassen und der Prophet hat nicht hier zu einem gleichen Ersatz aufgefordert. Ja? Weil er hätte ja sagen können, dann ist der Sklave ganz frei, aber dann muss man dem anderen einen Sklaven besorgen oder irgend sowas, ja. Oder den Anteil besorgen, der ihm fehlt, ja. Einen Anteil an einem anderen Sklaven erkaufen und ihnen schenken oder ähnliches. Aber Tatsache ist, der Prophet Sassim hat hier zur Entschädigungszahlung aufgefordert. Ja? Das ist eben das Argument der anderen Ulama, rahimahumullah ta'ala. Ja, wie entgegen wir dieser Argumentation? Erstens sagen wir, dass das Beispiel mit dem Sklaven ist einfach nicht anders umsetzbar oder nur sehr schwierig umsetzbar. Und deswegen, denn selbst wenn der Eigentümer, also der ehemalige Eigentümer, das heißt derjenige, der seinen Anteil freigelassen hat, wenn er jetzt einen anderen Anteil irgendwoher besorgt, dann ist das sicherlich, dann ist das Ergebnis nicht unbedingt das gleiche. Denn vorher hatten sie einen Sklaven, der ihnen dreien gedient hat, und jetzt haben sie diesen nicht mehr und bekommen den Anteil an einem anderen. Und dieser andere muss ja nicht die gleichen Qualitäten haben, steht ihnen nicht mehr so zur Verfügung wie vorher und so weiter und so fort. Das heißt also, hier ist die Problematik viel größer. Insofern ist dieser Hadith eher ein Spezialfall. Eher ein Spezialfall. Und deswegen betrachten wir die Aussage Allahs in Surat al-Nahl, die wir vorhin gesehen haben, Und auch im Zusammenhang mit dem Hadith von Aisha und Safiya mit der Schüssel, eher als allgemeingültig, eher als eine Aam-Aussage, also besonders die Aya. Und dieser spezielle Fall als Khas. Und die Regel lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer Aam-Aussage und einer Khas-Aussage. Wallahu tabarak ta'ala ana. Also fassen wir zusammen und sagen, man muss einen gleichwertigen Ersatz liefern. Und die Frage ist, was ist, wenn das nicht möglich ist? Wenn das nicht möglich ist, dann muss man eben zum Wert übergehen, wie die Gelehrten der ersten Ansicht von vornherein gesagt haben. Es könnte sein, dass zum Beispiel das Trinkgefäß zerstört worden ist, aber es ist so selten, es gibt es diese Art von Trinkgefäßen, gibt es so selten, dass es einfach nicht möglich ist, einen gleichen Ersatz zu finden. Insofern muss man dann zur Entschädigungszahlung übergehen. Sollte im Nachhinein sich herausstellen, dass man doch noch einen gleichen Ersatz finden kann, dann wird diese Sache aufgelöst. Das heißt also, wir sagen, dann bekommt der Rasib den Betrag, den er ausgehändigt hatte, zurück und liefert dem Eigentümer einfach einen gleichwertigen Ersatz. Und wir müssen auch einen weiteren Fall betrachten. Diese Fälle, die wir jetzt gesehen haben, waren so, dass es wirklich möglich ist, einen Ersatz zu besorgen oder eben nicht. Ja? Aber wir haben immer stillschweigend vorausgesetzt, dass es gesetzlich auch möglich ist. Weil es könnte ja sein, dass es in Wirklichkeit möglich ist, aber es ungesetzlich ist. Wie zum Beispiel im Falle einer Weinflasche, eines Dhimmi. Hier ist es zwar möglich, einen gleichwertigen Ersatz zu bringen, aber gesetzlich nicht. Und deswegen würde man nach einer Ansicht direkt zur Entschädigungszahlung übergehen, aber richtigerweise hat der Khamr gar keinen Wert. Insofern würde es auch hier nicht zur Entschädigungszahlung gegenüber dem Dhimmi aufgrund der zerstörten Weinflasche kommen. Ja, und dann haben wir noch einen dritten Fall. Also, es ist wirklich möglich, es ist möglich, einen Ersatz zu bringen. Und islamisch gesehen ist es auch legitim, Scharan, gesetzlich ist legitim. Aber gemäß dem Recht werden wir es trotzdem nicht machen oder dürfen wir es trotzdem nicht machen oder können es trotzdem nicht machen. Hukman. Ja? Das heißt also wirklich ist es möglich, islamisch ist es möglich, aber gesetzlich gesehen wiederum Hukman ist es nicht möglich. Beispiel, jemand hat einen Marsub genommen und es ist zerstört in der Zwischenzeit. Jetzt könnte er das zum Beispiel ein Auto wirklich ersetzen. Es gibt es auf dem Markt. Es ist auch erlaubt islamisch, aber Hukman gesetzlich gesehen geht es nicht. Warum? Wir verbieten es, weil der Preis um ein Vielfaches gestiegen ist zum Beispiel. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und wenn er jetzt ein Vielfaches zurückfordert, das Auto also um ein Dreifaches oder Vierfaches zum Beispiel teurer geworden ist, dann ist das mit Sicherheit nicht zumutbar. Und dann wäre es auch nicht gerecht, vom Rasib einen gleichen Ersatz zu verlangen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, um welchen Wert des Mahsub geht es eigentlich? Das heißt, welchen Wert zu welchem Zeitpunkt? Denn es kann ja sein, dass der Rasib einen gleichwertigen Ersatz liefern möchte. Allerdings sucht er und sucht er und sucht er und findet keinen. In der Zwischenzeit ändert sich der Preis. Manche Gelehrte sagen, ab dem Zeitpunkt, zu dem der Mahsub nicht mehr zurückgegeben werden kann. Das heißt, der Zeitpunkt der Zerstörung. Andere Gelehrte sagen, nein, es geht um den Zeitpunkt, an dem man die Hoffnung aufgegeben hat, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Und offensichtlicher geht es um den Zeitpunkt, an dem das Objekt zerstört worden ist. Wallahu a'lam. Und sollte es keinen gleichwertigen Ersatz geben, dann können theoretisch drei Zeitpunkte relevant sein. Zeitpunkt, an dem das Mahsub gekauft wurde, entwendet wurde oder zerstört wurde. Also die erste Ansicht ist eher die schwächere Ansicht, am Zeitpunkt, an dem es gekauft wurde. Hat die Rechnung zwar, aber im Laufe der Zeit kann sich ja der Wert deutlich ändern. Deswegen entweder der Zeitpunkt, an dem es entwendet wurde, oder der Zeitpunkt, an dem es zerstört wurde. Das sind die stärksten Ansichten unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und es gibt auch eine Ansicht, die besagt, dass man den teuersten dieser Beträge nimmt. Also den teureren, entweder der Zeitpunkt, an dem es entwendet wurde, oder der Zeitpunkt, an dem das Mahsub zerstört wurde. Und die stärkste Ansicht ist, dass es. Ist die dritte Ansicht, das heißt der Zeitpunkt, an dem es zerstört wurde. Denn vorher, das heißt vorher, war ja die Raspzeit, richtig? Und das heißt, das Mahsub war in der Hand des Rasib. In dieser Zeit war seine Pflicht, das Objekt zurückzugeben. Das war seine Aufgabe. Und wir gehen erst zum Wert über, wenn es zerstört worden ist. Allah. Ein nächster Fall ist, das Mahsub ist vorhanden. Man würde es gerne zurückgeben, kann es aber nicht zurückgeben. Beispiel dafür ist, man hat Apfelsaft entwendet und es ist mittlerweile gegärt und somit alkoholisch geworden. In diesem Fall ist es zwar vorhanden, das Mahsub, aber es hat sich verändert. Diese Veränderung nennt man Istihala. Und in diesem Fall muss man einfach einen gleichwertigen Apfelsaft besorgen und zurückgeben. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der dritte Fall ist, was ist der nächste Fall ist, wenn dieser alkoholisierte Apfelsaft mittlerweile zu Essig geworden ist. Wenn er mittlerweile zu Essig geworden ist, und dies ohne Einwirkung geschah, dann sind die allermeisten Gelehrten der Ansicht, dass der Essig Tahir und Halal ist. Und der Prophet Sassim sagte, Ni'mal udum al-Khal, welch gute Zukost Essig doch ist. Aber natürlich kann es sein, dass hier der Essig günstiger ist. Wenn er teurer ist, dann ist eine Wertsteigerung, die nicht trennbar ist. Der Eigentümer bekommt es einfach zurück. Sollte es eine Wertminderung sein, dass es zu Essig geworden ist, dann bekommt er den Essig plus die Differenz. Jetzt schauen wir uns einen weiteren Fall an. Und zwar, der Rasib verfügt über das Mahsub. Geht das oder geht das nicht? Wir sagen, jede Verfügung seitens des Rasib ist Fasid, also Batil. Und damit ist gemeint, dass er mit dem Objekt juristisch verfügt, indem er es zum Beispiel verkauft, vermietet, verschenkt, ausleiht, zu einem Pfand macht. Ja, jede Art Tasarruf, jede Art Verfügung ist Fasid. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Sa'id ibn Yazid: Laysa li'irqin zalimin haqq. Kein Recht hat die Wurzel eines Unrechttuenden. Wenn also jemand das Mahsub verschenkt, dann ist diese Schenkung ungültig und muss rückgängig gemacht werden. Wallahu a'lam. Und nun kommen wir zum Fall der Uneinigkeit. Also Eigentümer und Rasib sind sich uneinig über den Wert des zerstörten Gegenstandes. Dann ist ja klar, dass der Rasse den niedrigeren Wert erwähnen wird und der Eigentümer den höheren Wert, wenn es zu Uneinigkeit kommt. Und deswegen gewiss ist der Betrag, den der Rasib erwähnt, weil er der kleinere Betrag ist, und ungewiss ist die Hinzufügung, und deswegen muss der Eigentümer beweisen, dass das Auto wertvoller ist als der Rasib gesagt. Rasib sagt 1000, der Eigentümer sagt nein, mindestens 1500, dann muss er das beweisen, dass es so viel wert ist, indem er zum Beispiel, die Experten auf diesem Gebiet ihm Recht geben, unabhängige Experten ihm Recht geben, dann wäre das ein Beweis dafür. Dasselbe gilt auch für die Anzahl. Der Rasib sagt, ich habe jetzt nur 2 Autos entwendet. Der Eigentümer sagt, nein, es waren 3. Dann gilt auch die kleinere Zahl grundsätzlich, bis er das Gegenteil beweist. Durch Zeugen zum Beispiel, die es gesehen haben. Oder zum Beispiel, er sagt, ich habe das Auto entwendet und darin war keine Klimaanlage. Und der Eigentümer sagt, doch, da war eine Klimaanlage. In all diesen Fällen, das, was gewiss ist, ist immer das Wenigere. Nächste Meinungsverschiedenheit könnte entstehen, ob das Marsrub zurückgegeben worden ist oder nicht. Der Rase behauptet, ich habe das Eigentum, das Mahsub schon zurückgegeben. Der Eigentümer sagt, nein, hast du noch nicht. In diesem Fall, was ist die Ausgangslage? Ausgangslage ist, dass das Mahsub beim Rase ist. Deswegen muss der Rase beweisen, dass er recht hat. Er muss seine Aussage beweisen. Deswegen muss man sich solche Sachen quittieren lassen. Man muss eben ein Blatt schreiben, auf dem draufsteht, hiermit habe ich das Mahsub dem so und so übergeben. Und dann lässt man diese entsprechende Person unterschreiben, dass man nachher das als Beweis hat. Nächster Fall ist, sie sind unterschiedlicher Ansicht, ob das Mahsub beschädigt war oder nicht beschädigt war. Ja, der Eigentümer sagt, der Eigentümer, nachdem er das zurückbekommt, ist es beschädigt, und er sagt, es war nicht beschädigt, du hast es beschädigt. Und der Rasib sagt, nein, es war einwandfrei. Ich stelle auch die Frage, wem sollen wir hier Recht geben? Und hier gilt die Aussage des Eigentümers, denn Ausgangslage ist, dass ein Objekt unbeschädigt ist und nicht, dass ein Objekt beschädigt ist. Wenn der Rasib das natürlich seine Aussage beweisen kann, dann bekommt er Recht, ansonsten hat der Eigentümer Recht. Er könnte es beweisen, indem er dokumentiert, an dem Tag, an dem er es entwendet hat, fehlte ein Reifen, eine Tür, war die Scheibe kaputt, hat es fotografiert und dokumentiert, dann kann er das nachweisen, dass es nicht durch ihn geschehen ist, sondern schon vor der Entwendung geschehen war. Nächster Fall ist, der Rasib möchte gerne das Mahsub zurückgeben, allerdings weiß er nicht mehr wem. In diesem Fall, sagen manche Ulama, wird das Mahsub wie eine Luqata, wie ein Fund behandelt. Und das bedeutet, nach bestimmten Regeln, die wir noch sehen werden, inshallah, darf der Rasib dieses behalten, verwenden. Aber er bürgt dafür. Das heißt, es gehört ihm nicht, sondern er darf es verwenden. Und sollte der Eigentümer eines Tages auftauchen, muss er es ihm aushändigen. Das bedeutet, er bürgt dafür. Andere Ulama, rahimahullah ta'ala, sagen, man soll im Namen des Eigentümers spenden. Und sie begründen dies, also Spenden im Wert des Mahsub. Und sie begründen dies mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von Abu Huraira überliefert, in dem er sagte, alaihi salatu wassalam, wisst ihr, was es bedeutet, pleite zu sein? Sie sagten, bei uns gilt jemand als pleite, der weder Dirham noch sonst irgendein Eigentum hat. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich, derjenige aus meiner Umma, der wirklich pleite ist, ist jemand, der am Tag der Auferstehung mit verrichteten Gebeten, gefasteten Tagen und entrichteter Zakat erscheint, aber er hat den einen beleidigt den anderen falsch beschuldigt, das Vermögen vom Nächsten verschlungen, das Blut vom anderen vergossen, den Nächsten geschlagen und so weiter. Dann wird dem einen ein Teil seiner guten Taten gegeben und dem anderen ebenso. Sollten seine guten Taten leer sein, noch bevor seine Schulden beglichen hat, wird ein Teil ihrer Sünden genommen und auf ihn geworfen, woraufhin er ins Feuer gestürzt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Diese zweite Ansicht ist auch die stärkere Ansicht unter den Ulama. Das heißt, dass das eben nicht wie Luqata verwendet wird, sondern dass er eben spendet, wallahu a'lam. Das heißt, dieses Eigentum, dieses Mahsub spendet er, das Eigentum an sich spendet er im Namen des Eigentümers, und sollte der Eigentümer eines Tages doch noch auftreten, so hat der Rasib ja das Objekt gespendet, weil er überzeugt war, dass er ihn zu Lebzeiten nicht mehr finden wird. Und diese Überzeugung hat sich jetzt im Nachhinein als falsch erwiesen und somit ist sie wertlos. Also bürgt er für dieses Objekt. Und wenn er ihm also praktisch dieses Objekt dann zurückgibt, haben wir dann dem Rasib nicht Unrecht getan, weil er hat doch schon gespendet und jetzt muss er noch einmal dieses Objekt besorgen, ihm zurückgeben oder den Wert davon. Wir sagen nein, weil wenn er dann dem Eigentümer einen gleichwertigen Ersatz besorgt oder es den Wert aushändigt, dann war die Spende, geht die Spende auf sein Konto, seine Hasanat. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Sollte der Eigentümer das Mahsrub nicht bekannt sein, sollte man ihn nicht kennen, aber es gibt Erben, die ihn kennen, dann darf man es nicht spenden, sondern dann muss man es den entsprechenden Erben aushändigen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.